Radio Victoria. Und das war das Spiel von Radio Victoria heute wie jeden Dienstag. Französisch mit Chanson Mini Hitparade und mit den größten Erfolgen von Joe Dassin. Musik Andy Messerschmidt, am Mikrofon war Michel Bonneau und Radio Victoria meldet sich wieder mit dem Nachtstudio ab 0 Uhr und ab 5.30 Uhr pünktlich morgen früh mit dem Auftakt. Einen schönen Abend noch, bonsoir. Guten Abend, Radio Ladysfest aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Vorderelsass. Vorhersage bis morgen, Tageshöchsttemperaturen in den Niederungen 16 bis 20 Grad. Veränderliche, überwiegend stärkere Bewölkung mit gelegentlich leichtem Regen. Bringt sich der Kurzurlauber oder Langzeitbesucher Baden-Badens unter? Am besten im Apartmenthaus, im Haus Römerbad im Herzen Baden-Badens. Das Haus Römerbad liegt direkt im Bäderviertel und stellt Apartments hauptsächlich Langzeitgästen zur Verfügung. Wenn Sie nur kurze Zeit haben, fragen Sie nach unseren Sonderarrangements. Zum Beispiel zwei Übernachtungen mit Gutscheinen für die Bäder, fürs Casino, ein Candlelight-Dinner und eine Einladung zu Kaffee und Kuchen. Das alles gibt's zum Sonderpreis. Nachfragen, Haus Römerbad, Baden-Baden, Bäderstraße. Länder, Menschen, Abenteuer. Jules Verne. Fantastische Reise zu märchenhaften Gaumenfreuden in Baden-Baden-Sinsheim an der B3. Jules Verne. Na, auch gerade Nachwuchs bekommen? Wenn ein kleines Kind so schreit, kann das nur einen Grund haben. Es will ein Kinderzimmer vom Einrichtungshaus Strohmeier. Tun Sie Ihrem Liebling den Gefallen und kommen Sie zu uns. Strohmeier Bellheim. Möbel gegen die Langeweile. Knackig, saftig, aromatisch. Aromaobst aus dem Vogelparadies Pfalz. Im Einklang mit der Natur erzeugt. Frisch direkt vom Bauernhof. Beachten Sie die gelb-roten Aromaobstschilder an Bauernhöfen, auf Wochenmärkten und in Obstgeschäften. Für Ihre speziellen Wünsche. Auch Studiomöbel sind bei uns ausgestellt. Jackie O, die Boutique für das Besondere in Karlsruhe, Mattistraße 3, Nähe Bahnhof. Ruga informiert. Ein Beitrag aus der Serie Ruga Regent auf der ganzen Linie Spitze. Tja, das ist ein Service. Es kommt halt schon darauf an, wo man seine Möbel kauft. Und ob der Preis auch da noch stimmt, wenn die Möbel geliefert werden müssen. Ja, hallo See, wo kommt denn das Sofa hin? Hier drüben. Ich habe mich bei Ruga Regent informiert und was sage ich Ihnen? Ist das hier recht? Ja klar, alles von Ruga. Sie hörten einen Beitrag aus der Serie Alles Ruga. Ruga Regent und Ruga Domus, das Haus mit der exklusiven Wohnkultur an der B3 in Sinsheim bei Baden-Baden. Und jetzt neu bei Ruga Domus, eines der größten Hülster-Wohnstudios der Region. 20 Uhr und 3 Minuten Radio. Ladies First aus Baden-Baden mit aktuellen Verkehrsmeldungen. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Aachen. Baustelle 6 Kilometer stockender Verkehr. Und die B27 Heilbronn-Mosbach zwischen Gundelsheim und Böttingen. Nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt, örtliche Umleitung. Und die Parkplätze im Bereich des Cannstatter Wasens sind belegt. Volksfestbesucher werden gebeten, das Parkhaus an der Benzstraße anzufahren oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Mach dir jetzt bloß keine Hektik, yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik, yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na na na na.

up and disco down. This is Radio Romance. Here's Radio Romance. Radio, radio. Patcher Boys, Go West, haben sie wieder einen Vogel abgeschossen. Das wird wieder ein Hit. Ecke. Papa? Was denn, mein Bub? Papa, wenn ich mich mal waschen will, ja? Muss ich dann Seife nehmen oder Shampoo? Mein Bub, du bist jetzt 42 Jahre alt und Elektroingenieur. Du müsst ja eigentlich mal gewaschen haben. Ja, wann dann? Super Show! Der Wischmehl. Jetzt Zugabe, Leute! Macht du großer Schwenk, da kommt er schon. Action bitte. Hallo, Freunde! Papa, Papa, my Japanese girl. Annika, das war noch Zeiten. 20.23 Uhr. Ich dachte schon mal, wie gestern angekündigt, haben wir heute wieder unseren Mixwunsch. Da habe ich eine riesen Liste wieder. Und ich fange an. Folgende Mixe können gewählt werden per Anruf. Also erstens ILO, Electro Light Orchestra, Jürgen Drews, Prinzenmix, Madonna, Kylie Minogue, Sweet, Rolling Stones, Simple Minds, Gloria Estefan, Barry White, Rick Astley, Bob Marley, Blues Brothers Megamix und Bonnie M. Jeweils von denen kommt The Best of Mix. Es geht immer meistens 10 bis 15 Minuten der Mix. Und der kann gewählt werden. Einfach anrufen, kurz die Gruppe sagen und auflegen. 07229 30 77 30. Sound total. Ja, das stimmt. Touch this. Okay, ich sag's nochmal. Big Bad John. Electro Light Orchestra, ILO genannt, Jürgen Drews, Prinzenmix, Madonna Mix, Kylie Minogue, The Best of Sweet, Super Mix, Rolling Stones, Simple Minds, Gloria Estefan, Barry White, Rick Astley, Bob Marley, Blues Brothers Megamix und Bonnie M. Einen von denen bringen wir heute auch. 07-229-30-77-30. Und immer wieder probieren, bitte. Blue eyes and a ponytail. He's so fine. Hier ist die Radio Ladies First Mix Session. On a day like today. Well, it's a darn good life, and it's kind of funny how the Lord made the bee, and the bee made the honey, and the honey bee looking for a home, and they call it a honeycomb and egg. Well, you can rock it, you can roll it, you can stop and even stroll it at the hop. Zu sein und die Sendung ist mindestens so wie ich, nämlich sternhagelvoll. Power Room. Power Room. Power Room. Power Room. So, das hätten wir. Schwabikowski. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Es wird in wenigen Sekunden 20 und 31 Minuten Radio Ladiesfest aus Baden-Baden mit aktuellen Verkehrsmeldungen. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Aachen. Baustelle 3 Kilometer stockender Verkehr. B27 Heilbronn-Mosbach zwischen Gundelsheim und Böttingen nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung. Und die Parkplätze im Bereich des Cannstatter Wasens sind belegt. Volksfestbesucher werden gebeten, das Parkhaus an der Benzstraße anzufahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Jedes zweite deutsche Wohnzimmer hat den Charme einer Bahnhofshalle. Jedes dritte deutsche Schlafzimmer ist zum Einschlafen aufregend. Jetzt aber gibt es das Rezept dagegen. Einrichtungshaus Strohmeier in Bellheim. Möbel gegen die Langeweile. Erlebe die Vielfalt bei Strohmeier Bellheim. Gut sehe ich aus. Und wohl fühle ich mich. Das war nicht immer so, der viele Stress. Aber dann habe ich das Hotel Tannenhof für mich entdeckt. Ein Diät- und Fitnesshotel zum Ausspannen und Kräfte sammeln. Ich habe dort mit einer Kartoffelkur entschlackt und mich von einer Kosmetikerin rundum verwöhnen lassen. Auch das Rauchen habe ich mir dort abgewöhnt mit Akupunktur. Das Hotel Tannenhof in Sasbachwalden ist immer ein Garant für optimale Entspannung. Und das macht eben schön. Heute Abend in Gottschalks Late Night Show bei RTL. Was trägt die Queen im Bett? Einer, der es gesehen hat, erzählt. Was trägt Ornella Muti heute? Das werden wir sehen. Sie ist mein Stargast. Ist der Punkt auf ihrer Wange vielleicht zum Wegwischen? Wir werden es versuchen. Musik The Hollies. Heute 23.15 Uhr Gottschalk, RTL. Du schaust voller Liebe, schaust voller Liebe, lachst voller Liebe, lachst voller Liebe, sprichst voller Liebe. Ich aber weiß, hey du Ladies first, makes me high when I'm feeling low. Keep on doing what you're doing, I never let it end. Also jetzt reicht's ab, das wäre ja nochmal schöner. Unverschämtheit. Mal hörhören, verdrossene Saubande, verdrossene Saubande. Mal hörhören, niemand hat mich lieb, niemand tanzt mit mir. Aber das juckt mich nicht, aber das juckt mich nicht. Schau alleine auf den Putz, da geht's ab die Wutz. Alles kein Problem, verdrossene Saubande. Godspeed, John Glenn. 3, 2, 1, 0. So, 20.34 Uhr. Jetzt geht's weiter nach Schwärme. Anrufen. Ich will den Mix bringen, den ihr wollt. Prinzen liegen in Führung. Madonna an zweiter Stelle. Bonnie M. an dritter. Godspeed, John Glenn. Basic theme number one. L hat mir gesagt, die Blues Brothers, das wäre sein Liebling, aber L, die haben noch gar keine Stimme gekriegt. Also das ist nochmal eine Enttäuschung, ha? Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Du sagst es. Godspeed, John Glenn. without delay. Confetti's club would be okay. Confetti's club would be okay. Number one. Sounds are just seconds away. Schöne Susi sitzt in der Badewanne. Da klingelt der Briefträger. Sie hängt sich den Bademantel über, geht zur Tür und späht durch das Guckloch. Der Briefträger indessen schiebt eine Benachrichtigung durch den Briefkastenschlitz, der weiter unten sitzt. Plötzlich stutzt er und sagt: Na, du kleiner Wuschelkopf, ist Mode nicht zu Hause? Na, du kleiner Wuschelkopf! In the middle of the night, I go walking in my sleep. From the mountains of sand. Ruhe jetzt da drüben. I must be looking for something. Some take it I lost. But the river is wide. Letzte Meldung, Bonnie Emlick in Führung. Through the valley of fear, to a river so deep, I'm in search of something. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. That it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night. Oh, a spiritual man. Baptized by fire, I wade into the river that is running to the promised land. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. Na schon mal, Billy Joel, die neue Nummer 7 auf der Top 100. Super stark. Jetzt machen wir eine Oldie Session. Well, you know, you make me wanna shout. Look, my hands jump up. Look, my heart bumping. Throw my head back. Come on now, don't forget to say you will. Yeah, don't forget to shout. Some girls lie. bamboo. So, 20 und 46. Und jetzt ist raus nach Schwimmer. Bono M hat mit Abstand gewonnen. Zweiter Stelle Prinzen, dritter Stelle Madonna. Kompromiss in alle. Wir bringen Bono M und Prinzen, okay? Okay. Da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Es liegt Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie, das freut mich aber. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Komm, wir machen Sex. Umgekehrt, haben wir das nicht letzten Monat gemacht? Ja, aber lass es uns zu Ende bringen. Sitz auf, klammere dich fest und halt den Mund, ey! Hilfe! Rettet mich! Kinder! Da kann dir keiner helfen, Al. Nimm mich mit auf eine 30-Sekunden-Reise zum Mond. Das Büro. my wife thing. I got the rhythm which keeps you pumping, cause my singing lady makes a jump in. Just keep on dancing. Geiles Programm. Hi! Wir bringen heiße Action, Turbo Power. Kein Problem, Mann. Super, super. Hi, das ist Charlie 2000. Super, super. By the rivers of we'll be right back. Jetzt kommt die Werbung! Uhr und 2 Minuten Radio Ladies First aus Baden-Baden mit aktuellen Verkehrsmeldungen. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Aachen. Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr. B27 Heilbronn-Mosbach zwischen Gundelsheim und Böttingen nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung. Und die Parkplätze im Bereich des Cannstatter Wasens sind belegt. Volksfestbesucher werden gebeten, das Parkhaus in der Benzstraße anzufahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Sunoco has the taste, Sunoco has the fruit. It's fresh, it's fruit, its taste is good. Oh, Sunoco. Sunoco has the taste, Sunoco has the fruit. It's fresh, it's fruit, its taste is good. Sunoco, frisch, fruchtig und nur original mit dem roten Punkt. Wenn Sie, wie ich, das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Aha, Weihnachten wie letztes Jahr. Die Krawatte für Papa, Mama in Eau de Cologne und für Opa die Stricksocken. Vielleicht lassen Sie sich endlich mal was Neues einfallen. Wir helfen Ihnen dabei. Einrichtungshaus Strohmeier in Bellheim. Dieses Jahr mit der großen Kunstgewerbeausstellung. Einrichtungshaus Strohmeier. Ideen gegen die Langeweile. Erlebe die Vielfalt bei Strohmeier Bellheim. Jeden Donnerstag Astrologie bei Radio Ladies First mit unserem Hausastrologen Martin Schmid. Sie können ihn auch einmal persönlich anrufen. Alles im Leben hat seine Zeit, das weiß heute jeder. Sie können aber sehr schnell bei mir Ihre persönliche Erfolgszeit erfahren. Meine Rufnummer 07229 30 75 79. Noch einmal die Telefonnummer 07229, die Vorwahl. Und dann die 30, 75, 79. Oh, Charlie ist unterwegs. Showtime! Erstmal schönen Dank, Nachtschirmer, für den Besuch am vergangenen Freitag und vor allem am Samstag in Horb am Neckar. An der Live-Übertragung, habt ihr gehört, war die Hölle. Kommenden Freitag ist Charlie 2000 am 8. Oktober in Weiterdingen, dessen Nähe von Singen im Hegau, in der Festhalle. Am Samstag ist dran Denkingen, in der Festhalle ist Nähe Speichingen. Dann ist dran Dornstetten, das zwischen Freudenstadt und Horb, die Stadthalle. Und Altenheim bei Offenburg, die Festhalle. Die nächste Live-Übertragung ist übrigens geplant im Oktober, Ende Oktober. Und zwar Baden-Baden-Oos aus dem Festzelt beheizt. Haben wir auch wieder Live-Übertragung und da sind wir mal endlich mal hier in der Nähe sogar. So, den Bonnie N-Mix hatten wir gehabt und jetzt kommen dann die Prinzen. Hallo, ich bin's, Bernd Schumacher von 5x5. Ab sofort senden wir wieder täglich, Montag bis Freitag, allerdings auf einem ganz, ganz neuen Sendeplatz, nämlich erst um 18.30 Uhr. 5x5 um 18.30 Uhr. Spiel mit mir, das Spiel. 5x5. Natürlich in Sat.1. Music Power. schließlich allein. Sie denkt an Klaus und sagt sich, er ist so gemein. Will ihn vergessen und damit das geschieht, rennt sie durch den Regen und singt dieses Lied. Das Leben ist grausam und schrecklich gemein. Das Leben ist grausam und Klaus ist ein Schwein. Das Leben ist grausam und schrecklich gemein. Das Leben ist grausam und Klaus ist ein Schwein. Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd ich es verlassen, niemals werd ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Bube fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel stinkend faul. Ich habe keine reiche Freundin und keinen reichen Freund. Von viel Kohle hab ich bisher leider nur geträumt. Was soll ich tun, was soll ich machen? Bin vor Kummer schon halb krank. Hab mir schon ein paar Mal überlegt, vielleicht knackst du eine Bank. Doch das ist leider sehr gefährlich. Bestimmt werd ich gefasst. Und außerdem bin ich doch ehrlich und will nicht in den Knast. Kommt jetzt? Ich will dich haben, ganz für mich allein. Ich will dich haben, will dein König sein. Ich will dich haben, und du willst auch nichts für dich allein. Ich will dich haben, du weißt es nur noch nicht. sagst Worte, die ich nicht verstehen kann. Wir sind wie Ost und West. Ohne dich geht es nicht. Doch auch zusammen ist es nicht leicht. Ich wär mit dir so gerne abgehauen. Nur wir beide ganz. Er schmeißt es weg, dann möchte ich. Wenn auf einer Party nichts läuft, weiß, dass sich jeder besäuft, dann möchte ich. Wenn Honey in der ersten Nacht ohne Gummi rummacht, dann möchte ich. Oh yeah. Dann möchte ich eine Bombe sein und einfach explodieren. Wenn alle Leute Hilfe schreien, dann würde was passieren. Manchmal möchte ich dann platzen und laut knallen. Oh yeah. Und alles, was nicht stimmt, würde auseinanderfallen. Du meine Nase. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Serviert dir ein Bayer schlecht riechende Eier. Leuchten nachts in Sachsen die Schweine haxen. Dann empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Das war Prenzen. Prenzen Spezial, Megamix. Und ich habe hier Ärger, ich habe hier Probleme im Studio ohne Ende. Mit dem Edel, dem gefallen die Prinzen ja total nicht. L, komm jetzt, wir müssen ein bisschen da. Muss ein bisschen da transparent sein. Sorry, komm, jetzt reicht's, mach Platz. Warum? Achtung, Nachtschwärmer. Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Aber nur mit meiner Leiche. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier bald der Bundy-Kampfruf. Nein, erscheinen. Gnade, Gnade, bloß nicht. Nein, Bundy! Okay. Wir machen jetzt Rabatz. Holla, Humba, Humba, Humba. Hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden auf der 100,4. Macho, Macho, constantly on. Macho, Macho, sing for Steve von der Welt. Wir zwei fahren irgendwo hin. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Boys like you, a bad through and through. Boys like you, a bad through and through. Your bird is mine, won't get you right. Just show your face, throw the light. I'm telling you. I feel gonna get your mind. Don't shoot here. Jump on, jump on. Get on me. Alright, I'm giving you on count of three. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. um 21.23 Uhr. Ein junger Mann betritt das Zugabteil und will sich auf einen Sack setzen, der da rumsteht, weil alles besetzt ist. Warnt ihn ein Bauer, der nebendran ist. Hey, Vorsicht, die Eier. Wieso? Sind da Eier drin? Nein, Stacheldraht. Nein, das ist wieder der Härtefall. Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an. Jetzt machen wir ein bisschen Made in Germany. Deutsche Welle International. Man, wenn er es nicht anknipst, nicht kann, knipst nicht. Doch dann sähe er auch nicht, was hier so geschieht. Und oft guckt der Mann herunter zu uns beiden. Denn du interessierst ihn wirklich sehr. Und dann sieht er, wenn wir schmusen oder streiten. Doch wahrscheinlich streiten wir uns mehr. Wenn's ganz schlimm kommt, dann steigst du in dein Raumschiff und es fliegt. Und zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lang will, kriegt. Schmeiß ne Runde Popcorn, behalte den schönen Platz. Dann kriegt ihr jetzt ne Pizza mit nem Schlapperlatz. Gekleckert wurde schon genug im hohen Haus. Ab heute wird geklopft, da kennt der Alf sich aus. Ja, mit diesen Songs, die wir alle kennen, sagt Charlie jetzt schon mal Tschüss. Kommt noch gut durch diese Woche. Ansonsten ist der liebe Charlie sonntags und montags ab 20 Uhr hier bei euch auf der 100,4. Du wolltest doch zur Schule gehen, was ist geschehen? Hurra, der Kobold liegt im roten Haar, hurra, hurra, der Kobold ist da. Fahr mit dem Kleinkacker-Wicker-Bus, der Abend hat begann, für Hund und Katz und Spaß. Fahr mit dem Kleinkacker-Wicker-Bus. Hey, hey, Vicky. Na, na, na. We'll be right back. Jawohl, ihr Nachtschwärmer, tschüss. Muss nicht traurig sein. Alles verwendet und 21.30 Uhr, halb 10, Radio Lidis Fürst aus Baden-Baden zur Verkehrslage. B27, Heilbronn-Mosbach zwischen Gundelsheim und Böttingen nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Radio Ladies First aus Baden-Baden.